Haben wir begründete Hoffnung, dass das Gebet den Beistand und die Gnaden zu erhalten, deren wir bedürfen? Die Hoffnung, von Gott die notwendigen Gnaden zu erhalten, gründet sich auf die Verheißungen des allmächtigen, barmherzigen und getreuesten Gottes und auf die Verdienste Jesu Christi. Warum hat das Gebet eine Wirkung? Warum ist das Gebet notwendige Mittel zum Heil? Der Himmelsschlüssel, oder wie man es auch immer nennen will, Heilige Alfonsus von Liguori, ein langes Buch über das Gebet, das ich schon wieder vergessen, wie es heißt, sichere Mittel zum Heil oder so. Weil eben der liebe Gott das Gebet fordert und sein Versprechen der Verheißung daran geknüpft hat, uns die Gnade zu geben, die wir brauchen. Bittet und ihr werdet empfangen.